Kundgabe 1523. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.07.1940. Mahnung zum Kämpfen für den Herrn. Ihr dürfet nicht wankend werden, so euch die Schwäche des Augenblicks befällt. Immer ist der Herr zur Hilfe bereit, und er spendet euch Kraft und Stärke. Er gibt euch Mut zu kämpfen für ihn. Es werden sich so manche Widerstände ergeben, und das wird euch verzagt machen. Doch Gott weiß um jede bange Regung des Herzens, und er greift ein, so die Zeit dafür gekommen ist. Denn sein Wille regiert alles, und des Menschen nimmt er sich ganz besonders an, der diesem, seinem Willen sich unterstellt. Und diesem gibt er seinen Willen kund. Sein Geist erfüllt ihn, und es fließt sein Wort ihm zu und vermittelt ihm Kraft zu vermehrtem Wirken für den größten Geist des Himmels und der Erde. Und es ist eure Aufgabe, dass ihr seinen Willen verkündet aller Welt. Es will Gott durch euch sprechen zur Welt. Er will, dass seiner Macht und Weisheit Erwähnung getan wird. Er will, dass der Menschen Gedanken sich zu ihm wenden, um nun direkt auf sie einwirken zu können. Ihr, die ihr Träger seid des göttlichen Wortes, lasset euch nicht beirren durch Zweifel oder Einwände derer, die der Welt Anhänger sind. Jeder Schritt, den ihr gehet, ist euch vorgezeichnet, und jedes Wort, das ihr sprechet, ist euch in den Mund gelegt. Und so ihr freudig dienen wollt dem Herrn, wird auch ein jedes Wort Erfolg haben und also gesegnet sein. Das Lichtlein soll entzündet werden in den Herzen der noch in der Finsternis Wandelnden. Und also lasset euer Licht leuchten, auf dass der Schein die Menschen anziehe und sie selbst nun im Licht zu stehen begehren. Und so ihr in Liebe und Geduld eures Amtes waltet, werdet ihr Erfolg haben. Und es wird nachdenklich werden, der zuvor alles Geistige ablehnte. Er wird erkennen eine außergewöhnliche Kraft und sich verlangend dieser zuwenden. Und sie wird nun auch ihm zuströmen, so er sie innig begehrt. Und so ist die Arbeit aller Dienenwollenden nötig, um größter seelischer Not zu steuern. Es ist eine jede Seele dankbar, so sich ihr die rettende Hand entgegenstreckt. Und also sollt ihr eure Liebe zum Nächsten beweisen, indem ihr ihm zu Hilfe kommt, da er die Hilfe dringend benötigt. Sein Wille ist zu schwach, also müsstet ihr euren Willen anwenden und tätig sein. Und so ihr euch den Segen dazu erbittet, werdet ihr nicht erfolglos kämpfen. Es wird euch Gott selbst zur Seite stehen und, von ihm geleitet, wird alles recht sein, was ihr beginnet. Amen.